Nummer 4. Hallo Anna, was machst du Silvester? Tag Christina, ich mache Skiurlaub in der Schweiz mit meinen Freunden. Oh, das ist doch super. Wann fahrt ihr denn? Am 27. Dezember und am 3. Januar sind wir wieder da. Am 27. Dezember? Na dann, viel Spaß beim Skifahren und gute Fahrt. Hallo Anna, was machst du Silvester? Tag Christina, ich mache Skiurlaub in der Schweiz mit meinen Freunden. Oh, das ist doch super. Wann fahrt ihr denn? Am 27. Dezember und am 3. Januar sind wir wieder da. Am 27. Dezember? Na dann, viel Spaß beim Skifahren und gute Fahrt.